Das sind die aktuellen Schlagzeilen. Breitbandausbau schreitet voran, Fly and Help Spendengala und Aue muss zum Tabellenführer. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Voraussichtlich bis Weihnachten 2015 werden die Ortsteile Sonnenborstel und Wendenborstel an das neu verlegte Glasfasernetz angeschlossen. Dies ist nach Angaben der Samtgemeinde Steimke. Stöckse, Wenden und Steimke folgen als nächstes. Dort wird es, je nach Baufortschritt, noch bis etwa Ostern 2016 dauern. Der Anschluss an das schnelle Glasfasernetz ist ein vorrangiges Anliegen, das der Samtgemeinde langfristig nur Vorteile bringt, so Steimkes Samtgemeindebürgermeister Knut Hallmann. Am Mittwochabend fand in Nienburg die Abschlussveranstaltung zum Spendenmarathon der Fly and Help Stiftung statt. Neben dem Auftritt von Stargast Mary Rose war auch Stiftungsgründer Rainer Meutsch zu Gast. Er präsentierte in einer Multivisionsshow seine Weltumrundung. Zudem erklärte er, um welches Projekt es in Nienburg speziell geht. Als Nienburger in meiner Veranstaltung im vergangenen Jahr in Hannover waren, kam sie auf mich zu und sagte, Mensch Rainer, wir von unserer Stadt, wir wollen auch ein Projekt machen. Und sagt, wenn ihr das also schafft und kriegt so knapp über 30.000 Euro zusammen, dann benennen wir die Schule nach eurer Stadt. Das Grundstück ist da, wir haben hier schon die ganzen Baupläne, wir haben hier das Geld fast zusammen. Und dann werden im spätestens Ende nächsten Jahres dort einige hundert Kinder in die Schule gehen, in die Nienburg-Schule. In Südamerika, in Bolivien. Die Kriminalität im Bereich Nienburg ist stark gesunken. Das gab Nienburgs Polizeichef Frank Krekenbohm während der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Sicherheit und Ordnung der Stadt Nienburg bekannt. Trotz der derzeit großen Menge an Wohnungseinbrüchen wurde von einer insgesamt sinkenden Kriminalität berichtet. Das gelte auch für Gewalttaten, obgleich es in jedem Bereich vermutlich eine recht hohe Dunkelziffer gäbe. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In der Handball-Oberliga geht es für die HSG Nienburg am Samstag ins nächste Heimspiel. Zu Gast wird der VfL Wittingen sein. Der steht aktuell 3 Plätze hinter den Nienburgern auf Rang 7. Beginn der Partie ist Samstagabend um 19.30 Uhr in der Merbachhalle in Nienburg. Weiterhin spielt der SV Aue Liebenau eine Klasse niedriger in der Verbandsliga. Für den aktuell Tabellensechsten geht es zum Spitzenreiter Plesse Hardenberg. Trainer Carsten Thoma schiebt den Druck auf den Gegner. Das ist schon eine richtig gute Truppe. Das ist für mich auch der Favorit dieses Jahr. Also die finde ich richtig gut. Die sind körperlich sehr stark. Da hängen die Trauben schon hoch für uns. Das steht mal fest. Die Begegnung beginnt am Sonntagnachmittag um 17 Uhr. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.